RTL Background am Gespräch. Am Degedisch präsentiert von Karin Lammer. Ja gut, ob du mit dich am Background Vakanz als definitive Riffertschulnis un et gesei, dann spielt sich viel nur hier, stopp aus nun. Die größte politische Rentrée an der Chambre ist übernächst Woche, den 8. Oktober. Wir lauten die Rentrée haut schon an, dann gucken wir die Chefe von den vier Fraktionen, wer du steht, aber wer die groß wichtige Dossier in die nächsten Main sind. Am Studio sind für CSV, der Marc Spalz, Tainer Bofferding, LSAP, der Gilles Baumassai für die DP und den Fried Keup für die ADR. Madame, die Herren, guten Mittag. Guten Mittag. Guten Mittag. Am Oktober fangen Diskussionen über Trenten nun, die Minister Stöpre versprach wurde an den nächsten richtigen Budget von Schwarz-Blogge deposiert. Das sind zwei von unseren Themen die nächste Stunde. Knappe Jahr haben wir eine neue Regierung an die neue Majoritätsverhältnisse am Parlament. Debattenkultur an der Chambre wollen wir uns auch angucken. Wir aufhängen wir mit einem Sujetland, den ihr aktuell nicht kennt, Caritas. Am Sommer hat er da geschlagen wie ein Bomb. An das noch immer nicht richtig zu greifen, Krimi richtig, 61 Millionen Euro gaufen geklaut. Die Finanzdirektor steht in der Kontrolle judiciaire mit Präsumption d'innocence. Natürlich, der Parquet ermittelt gegen zwei Banken. Es gibt keine Direktion mehr. Dafür ein wenig neu, SBL Hut, die an 3D soll national Service von der Caritas überholen. Caritas hat dann noch die internationale Hilfe gestoppt. Die Kirche hat keine Suche für die Hilfe sitzen. Am Personalersuch vergisst kein zu schwätzen. 350 Leute sollen bei den ASBL wechseln, sind aber noch viel an der Ungewissheit. Mit werden da auch müssen entlosgehen, ob man 30 Personen aus der internationalen Hölle an dem politischen Plädoyer. Die Feier, die hier sitzt, die sind deputiert Politiker, Troll vom Bistum, von den Banken oder von der Generaldirektion, muss ich sicher haben, erfreuen. Mit mir schwätzen Lohe von der Rolle von der Politik. Gestern hat ein OGBL nach 400 Chambre demonstriert. Ich habe ihn noch gesehen, Marc Spalz. Ja, ich bin aus der Pressekonferenz gekommen und da bin ich bei der Manif auch da gewesen, weil ich bin da just für der und wenn wir auch wichtig sind, für doch dort zu bleiben, für doch zu sagen, dass das für Wertisch noch mehr abbricht, dass man dem Transfer der Unterprise, ich will auch nicht lieber die, da hat er auch gesagt, jener 60 Millionen Schweiz, weil da wird viel zu sagen, mit dem sie vielleicht auch werden, was gericht, da sagen wir für den Rest, dass das hier geht den Menschen. Hier geht den Menschen, die an dem Betrieb arbeiten, und geht den Menschen, die auf die Service von der Caritas zugewiesen sind. Und da sind auch immer viele Fragen nicht beantwortet an den 1. Oktober als nächsten Dienstag. Und dafür, also für mich unverständlich, dass da die Kommunikation zwischen dem neuen Verwaltungsrat tut, an denen die Leute nicht stattfindet. Ich verstehe noch nicht, schon lange Jahre als Gewerkschaftssekretär geschafft, den Kontrakt Travail und Gesetz geht um 1989 zurück, Transfer der Entreprise, als für mich, dass das eins zu eins überholt wird mit all den Resten an den Punkten, die es da ist. Ich verstehe noch nicht, dass die Leute müssen hingehen können und dann neue Verträge schreiben. Das ist etwas fertig. Noch nie in meinem Leben hören, und ich habe auch schon leider musste noch in meinem früheren Leben Betriebe zusammen. Mit dem Transfer der Entreprise, das war immer nur den Bestimmungen vom Kontrakt Travail, das werde ich nicht verstehen. Weil die geht eben heute nicht gemerkt. Die geht heute nicht gemerkt. Ja. Und du hast auch bis nach Kämer können so. Wir werden nicht gemerkt. Es gibt vielleicht eine Erklärung, die ich nicht weiß. Wir waren die Juristen, die Spezialisten vom Arbeitsrecht, überall nur lauschen. Die bestätigen dann alle guten, so wie ich dem Fall, und auch viele andere, und noch wie alle guten, die Leute, die im sozialen Milieu tätig sind, dass das für mich unverständlich und dass das auch kein gutes Zeichen für eine neue Unterprise, die soll aufhängen, wenn der Sozialdialog da schon, natürlich für den Ausdruck, schon gut die als ihre du geht, weil das ist für die Brüche, die Leute, die da schaffen, und für alle auch die Leute, die sie sollen betreuen. Die müssen auch wissen, wo sie hinkommen, und die sind auch immer am Ungewissen, wie viel sind da nächsten Dienstag. Und wie gehen Sie überhaupt an der Tatringer-Kondition? Ja, die große Ungewissheit, die dominiert effektiv. Auch kein fehlt sich anscheinend responsabel, wirklich zu kommunizieren. Eine Generaldirektion geht es nicht mehr. Es gibt den Krisenkomitee, den hat aber kein Chef mehr. Ob es noch geht, weiß auch kein. Die Regierung sieht, sie wird nicht Caritas. Die neue ASBL, die fühlt sich auch noch nicht am Roll. Ja, Tainer Bofferding, ich habe den auch gesehen. Du halt machen beide Manifestanten, die haben doch schon lo. Die ganze Zeit, die war die Untransparenz an dem ganzen Dossier kritisiert. Ja, absolut. Ich meine, das ist ja die Wolle, die mehr als Politikerinnen und Politiker sollen noch diskutieren. Und Herr Spalz, ich gebe mir wünschen, so wie die hier argumentiert, gebe nur ihre Kollegen an der Regierung argumentieren, weil so gut die Regierung am Anfang Klasse gelöst wird, wo sie gesagt hat, weil er Chefsache deklariert, so schlecht, also hier ist es wie, die Leute gehen am Recht stehen gelöst. Das Name hat das Name nicht klar, mit den Arbeitskontrakten. Ja, die Regierung ist auch nicht ganz aus der Nummer raus, das ist nicht ganz richtig, weil sie partizipiert sich ja über die, also die finanzielle Partizipation, über die Konventionen. Da kann die Regierung durchaus so, die Leute sollen inzwingend eben überholen gehen. Das möchte sie aber nicht. Und das ist eine Sauerei, dass die Leute, die sich für die Ärmsten in unserer Gesellschaft engagiert haben, die bei der Caritas geschafft haben, die wirklich für die ganze Schlamasse nicht können, dass die nur aber von der Regierung hier am Rehstuhl losgehen. Das ist das eine. Und das zweite ist, du hast gerade selber gesagt, Herr Spalz, sind so viele Fragen zu klären. Wir haben ja ganz klar gefordert, dass wir eine Spezialkommission sollen ersetzen an der Chambre. Du geht nicht darum, für Gericht zu spielen. Das steht uns ja gar nicht zu. Es geht nicht darum, zu gucken, wen ist schuldig, wen ist unschuldig. Es geht eben darum, für all die politischen Fragen, die noch da sind, für die eh für alle mal eigentlich können zu klären. Gerade das gesagt gehen, dass die Präsidentin vom Verwaltungsrat, ihr seht, das käme von der Direktion da, dass sie meint, dass PwC hier so eine Lotion hat. Hier stellt sich aber die Frage, ob dann der ganze Verwaltungsrat komplett versucht wird oder mal ein so feindliches Übernahme von PwC und dann haben wir noch einen Kardinal, den ja auch keine Responsabilität will nachholen, den aber laut der Statut in eine immense Muststellung wird. Schluss als kleiner Rappel, du bist um bestimmt 5 Leute im Verwaltungsrat, davon auch der Präsident und lo wollen sie nicht davon wissen, respektive so die wirklich, und das fand ich wirklich eine Frechheit zu sagen, ja, mich wird hier von der Caritas angerufen. Das ist ein einziger Schlamassel und dafür ist es wichtig, dass man die Spezialkommission hier können ersetzen können. Die Spezialkommission also eine Kommission, die zusammengesetzt wird, die sich nicht mehr mit dem Dossier beschäftigt, da gibt ein Rapport an der Erstalt, das gibt alles, da habe ich da Licht drin, an Herr Spautz, Herr Baum, der wird gestern noch mehr an der Pressekonferenz von der Chambre, wo dann Herr Wieseler eigentlich ganz klar gesagt hat, dass er gerne hat, dass die Chambre an der Mitte von der Politik soll sein und dass wir sollen die Mauer eingehen, für als Arbeit bestmöglich zu machen. Und wir hoffen wirklich, dass wir hier ressortübergreifend als eins sind, dass wir eh für alle mal die Spezialkommission da sollen ersetzen, für als Arbeit können richtig zu machen, auch für Transparenz, auch für Abklärung können zu sorgen. Also ein großes Plädoyer für die Spezialkommission von der Madame Bofferding. Herr Kolb, brauchen wir die? Ich weiß nicht, ob eine Spezialkommission in der Chambre bei dem ganzen Schlamassel kann wirklich noch viel bewirken, weil wir haben viel darüber geschwadert, vieles von dem wird gesagt, das ist also auch richtig. Die Situation ist so komplex, so verfahren, wir werden ob eine Affäre, die vor Gericht können von da gucken, wir wissen nicht, ob da nach Suche können zurückkommen von den 61 Millionen und dann stellen sich die Frage von der Responsabilität. Und am Endeffekt meine ich, dass einfach das Wichtigste ist, dass die Leute, die da bei der Caritas geschafft haben, dass die können weiter die Arbeit doch machen, die gut ist und auch meine ich, wie der Spaut so zu den Konditionen, wo sie gestaltet waren, für eben gerade die sozialen Sachen, die hier im Land gemacht sind, die ganz wichtig sind, für die können oprecht zu halten. Das ist einfach, ich meine, wir spielen hier ein bisschen Pumsche und dass da nicht alles so lief direkt, wie ihn das geplant wird, muss ihn auch als Oppositionspolitiker akzeptieren. War natürlich auch der Spauze da noch ein bisschen den gewissen Opposition gespielt, weil mit froh ist effektiv dann noch, inwiefern kann die Regierung überhaupt da ergreifen, dass das eine Frage, die ich mir stelle. Ne? Und das, weil Caritas ist ja effektiv nicht der Staat, Caritas ist nicht die Regierung und auch nicht gut. Wie kann die Regierung überhaupt da groß nach abwirken, für etwas zu ändern? Das ist die Frage. Ich meine, das ist eine Frage, die aber müssen auch die Parteien, die in der Majorität sind, müssen beantworten. Mit klar schenkt aber schon herauszukommen, dass dir als Deputier, die ich nicht gut genug informiert spielt, Personal ja dann auch. Ich bleibe nach einem Moment bei der Spezialkommission. Wir gucken heute Gilles Baum und der liberale Fraktionschef. Ja, Spezialkommission, was sagst du dazu? Ich will mal verteidigen, dass die ganze Affäre eine riesige Katastrophe ist. Das ist eine Katastrophe für alle guten die Leute, die hier arbeiten, die mit Herz und Seele sich alle ersetzen für die Schwächsten unserer Gesellschaft. Sind Sans-Abrien, sind Flüchtlinge, sind Familien mit ganz kleinen Revenuen. Und ich will das noch einmal betonen, dass das mir nur geht und dass ich gerne hätte, dass die Leute hier Erbecht behalten an dem Statut beim Transfer d'Entreprise, wie den Marc Spautz gesagt hat. Das ist mir immens wichtig. Und ich bedauere zunächst, dass zu dieser Situation kommen wir, an der wir sind, dass ein Protestpicket für eine Chambre ist, weil nicht mit den Leuten geschwärzt gehen ist. Ich sehe vielleicht ein bisschen oldschool, aber ich meine auch immer, dass die beste Kommunikation die ist, wenn wir denen zu schwätzen. Das hat ja gut nicht funktioniert. Wen hat dann du missiert, für ihr weiß, du benennen? Also ich denke schon, dass die Partei, die Entität hat, die die Leute überhält, dass das die auch gewischt wären, die hätten müssen, mit den Leuten schwätzen. Zur Spezialkommission, schon nur kein Mann von meiner Partei viel zu sagen, ob das so machen oder nicht sollen machen. Wir hatten eine Spezialkommission Tripartit, wie man alle guten die Mesuren umgesetzt haben, das hat ganz gut funktioniert. Wir können weiterfahren, wie wir fahren, dass wir Schwente machen mit 5-6 Kommissionen. Da sitzen zwischen 45-50 Deputierte. Wir können auch eine Spezialkommission ersetzen, die mit kleiner ist, die sich effektiv vielleicht just auf das Thema do, konzentriert, die just wirklich, just Caritas Affäre beliebt, auch die Leute trifft. An Kommissionen, so wie Tripartitskommissionen auch gemacht. Und wie gesagt, ich habe nicht mit meinen deputierten Kollegen geschwärmt, ob das eine gute Sache wäre oder nicht. Mich kann ich nicht sagen, dass das letzte Jahr ganz gut funktioniert hat. Also, der Baum schenkt da offen, das schenkt doch mehr, ja, eben dem ich eingekreist, das schenkt ein bisschen mehr Effikazfleisch, so wie die Großschwanten. Das kann deutlich mehr Effikaz sein. Wir müssen ja noch mal aufhören. Nächste Woche soll eine Kommission, nein, von denen sieben, wenn ich da noch richtig am Kopf bin, sieben Kommissionen sind, wo dann Informationen sollen kommen. Nächste Woche für um Dünsten, wo dann die also neue Hut soll. Ich will nicht dann feiern, wenigstens ist mir sicher, dass es nächste Woche schon ein hier an den Datum von der Main, dann schon ein hier an den Datum von der Mittwoch, wo wir auch gefroht gesehen haben. Ich meine, die ist noch nicht bestätigt. Ich habe schon mal an der Agenda geguckt, ob sie bestätigt das für den Mittwoch mal, dass da so eine Information kommen, wo dann noch die zuständigen Ministerin, die alle gut an der ersten Sitzung dabei wären. Und ich meine, und da muss man dann tacheles schwätzen, ob man Führer führen in dem Sinn. Und ich sehe aber da mal mehr Baum d'accord, dass ich zu 15 mehr sehr kann diskutieren wie 42. Weil dann gibt es immer eine Vollversammlung vom Plenum, weil sie 45 von 60 Leute. Die anderen Falls können da sitzen. Aber dann soll ich noch mal aufhören, wenn der Mittwoch geschieht. Und dann muss ich aber noch nicht mit Kappen machen. Das können wir sowieso nicht machen. Für den ersten Plenum, die erste Plenum findet am 10. Oktober statt. Wo kann aufgestimmt gehen. Und dann wird man das gesehen. Und ich bin der Meinung, dass wir da schon zusammen die richtigen Schlüsse holen. Ob dann eine Spezialkommission ja zustande kommt oder nicht. Also wir sind also aber halb eins, dass es da ein riesen also enorm viel Opfrohe gehen, Schlamassel lass halt gesucht gehen, ja, an wen, wen könnt du helfen? An die große Frau hast du dann auch immer, als es um Staat für der Caritas zu helfen, für sie zu retten. Wie groß, wie viel musst du der Staat abreißen? Nee, du musst noch aufpassen. Was nimmst du mal für den Staat zu retten? Immer die Diskussion, die läuft, der Staat müsst du die suchen, nur der Caritas gehen. Das geht überhaupt nicht. Du hast, ob das richtig war oder falsch war. Du siehst Leute, die haben so geschrieben und da steht dran, dass all so, den der Staat gibt, bezahlen, nur Caritas, dass die geben die Banken Spurkäse an BGL fahren. Und solange der Punkt nicht geklärt ist, all so, den der Staat gibt, könnt nicht bei der Caritas sein, sondern könnt nur bei der Spurkäse oder bei der BGL. Und dafür muss für dich die Enquete gemacht gehen, die am Gang als Gericht zu machen, die am Gang als CSSF zu machen, die am Gang als DZB zu machen. Aber wenn der Punkt geklärt ist, da kann der Staat recht so, wir können du mal zu und helfen. Weil sonst ist all so, den der Staat gibt. Also was fort? Als fort, ne, könnt nicht nur bei der Caritas, sondern könnt nur bei den zwei Banken. Oder so kann ihn aktuell ja, das ist der Punkt. Nicht helfen. Es geht aber schon deutlicher klar, wie der Staat das nicht Caritas an umgedreht dann ja, Steuergelder sind hellig und die können wir nicht zweimal ausgehen. Hat dann der LSAP einfach etwas ernst gemacht, Madame Bofferding? Ja, ich meine, was ganz viele Leute nicht verstehen, respektive auch kritisieren, ist, dass so ein, weil eine Regierung kann Banken retten, wenn Caritas und Wackeln ist, dann geht das nicht so sehr. Nein, ich habe einen Arbeitskontakt, da kennt die Regierung, die nachgehen und so ein, weil wir eine Konvention tut, da gehen Aktivitäten da weiter mit Staatsgeldern finanziert, wir bestehen darauf, dass die Leute in zu in überholt gehen. Das kann die Regierung durchaus machen, müsste aber nicht. Dafür ist die Regierung, Herr Kolper, nicht komplett aus der Nummer raus, oder nur eine gewisse politische Responsabilität. Für den Rest meine ich, ist es wichtig, immer am Kontakt, am Dialog zu sein. Das wird angefangen, eben beim Verwaltungsrat, die Präsidentin nur zu Schuchtolo dann entschuldigt. Da war der Dialog nicht mit den Leuten, der Dialog nicht mit den Leuten, auch ganz klar im Protestpicke gesehen. Da hat man auch gesagt, dass Leute einer Druck gesagt gehen, dass sie müssen an einen Raum gehen, wo sie Kinder dürfen machen wollen, wo sie dann einen Kontrakt für gelöst kriegen, wo sie nicht dürfen machen wollen, wo sie mit keinem dürfen darüber schwätzen, wo sie direkt sollen dann schreiben, wo sie Druck gemacht kriegen, wo sie nicht dann schreiben, da dürfen sie nicht angestellt gehen, sie dürfen hier Arbeit, dann nicht ihr Arbeitsplatz da komplett verlieren. Also das sind aber Methoden, die einer Caritas gut nicht führen. Das sind dann auch die neue SPL, die Hut, da wird dann ein ganz komischer Start, den sie da hinlegt. Das ist ja nicht mein Responsabel, also das ist nicht mein Verständnis von einer responsabler Betriebsgestion. Ich meine, da sind immer viele Opferfrauen und so wie man die Leute umgehen geht, als nicht richtig. Für das Argument auch denke, geliefert, wie es wichtig ist, dass wir eine Spezialkommission kriegen und den Arbeitsminister und schon im ganzen Ordner den Teilen. Natürlich, als nicht in ihm sich einer alles anzumischen, kann aber mit den Leuten mal schwätzen und so, dass man gut Travail und den sich zu respektiert geht und den sich muss halten. Man muss auch ein ITM, aber man merkt, dass da so ganz komische Prozeduren am Gange sind, so komische Handhabungen. Ich meine, ich kann auch mal die Leute sich halt zu Wort melden, dann manchmal der Fausch auf den Durchschluhen. Der Gilbaum, DP, wollte ja, ich wollte mich referieren auf ein Interview bei Ihrer Kollegin vom 100,7, vom Herrn Veit, der Direktor war von den internationalen Aktivitäten, von den internationalen Projekten. Wenn wir über Suche schwätzen, Herr Veit hat gesagt, wir können im Moment überhaupt keine Suche kriegen, wenn man gegen EU-Recht verstoßen, wenn man gegen Lützebäuch-Recht verstoßen. Das heißt, für Lütze suchen, da kommen wir gegen der Caritas suchen, das geht zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Und wird auch gesagt, dass es ein Zeitchen dauern, bis die europäische Recht darum gibt, zulassen, dass Caritas Lützebäuch, wenn sie danach bestehen, gehen zu suchen kriegen. Ja, ob das der Grund ist, dass man so wenig gewohr gehen kann, weil was geschieht mit der Caritas, fällt der Jan Fayette, weil das mit ihren Immobilien können sie die nutzen. Es geht doch jetzt, sie hat eine Immobilie von 30 Millionen Euro, können sie die verkaufen. Ich weiß die Antwort nicht, ob die Frauen, wie sie von ich sind. Also alle wissen es doch nicht mehr. Den Schneiden würde ich noch streichen. Dass das öffentlich-rechtlich Mist klappen, dass die Leute eins zu eins überholt gehen. Das ist ja im Moment nicht der Fall. Ja, das ist nicht der Fall. Und da gehe ich schon davon aus, dass die Gewerbeinspektion sich damit beschäftigt und das auch plant, denn das ist mal bei allen Fällen gestern auf der Manifestation gesagt gehen, dass da auch juristisch weitergehend erscheint. Weil es kann nicht sein, dass da bei mir eine Interpretation vom öffentlich-rechtlich in eine ganz andere Richtung geholt wird, wie das bisschen was. Das sind Dienste, wo die sollen aufhängen. Und du hast Gewerbeinspektion gefordert und ich gehe doch davon aus, dass das geschieht. Also wir sind ja von allen Parteien, ich sind sich eins, dass das dort so gemerkt hat, dass die Leute weiter so schaffen und in den Konditionen, die sie geschafft haben. Die Frau stellt sich schon nicht. Politisch hast du einen Konsens, von ich das so kann sehen. Wie fern kann Politik das wirklich steuern? Das ist die Frage. Wir sind ja eins, dass wir so wollen, dass es so geht. Mit dem Abfluss, den Politik auf Hudlo hat, den ist ja weil nicht unbedingt. Als die so stark, kann eine Regierung zu Hut sagen, heute muss das so machen. Das ist die Frage. Also muss ich so damit recht haben. Da muss die Regierung vielleicht denken, du machst wo doch schwätzen, so und so muss das geschehen. Weil aktuell lebt es ja auch nicht. Es waren ja schon die Gespräche, wo die Leute angerufen haben, wo sie dann den neuen Kontrakt präsentiert haben. Also das ist im Moment kein Transfer d'Entreprise. Im Moment ist kein Transfer d'Entreprise. Ne? So wird es ausgesagt. Wir wollen das Thema aufschließen. Ja, wie muss das weitergehen am Dossier Caritas? Dir hat schon gesagt, nächste Woche könnt dann. Bin also dann der Premier wahrscheinlich. Weil nun der Premier, mit all den Ministern. Kooperationsminister. Weil nun all die Minister, die Ministerin, die auch letztes Jahr war, wo die Konventionen geht, geht an der Santé, geht an der Familie, geht an der Kooperation, wie der Logat gesagt hat, dass die alle noch da sind und dann alles fährt so, wo du den Punkt hast. Und da kriegen wir auch vielleicht schon die Antwort, was die TM festgestellt hat, was die TM dazu zu sagen hat, dass die bis am Mittwoch da ist. Das war natürlich der nächste, als ein Dienstag, am zweiten, als am Mittwoch. Aber der hat ja noch einen Ende an das Spielbruch für die Kommission keinen Sinn. Wir warten auf. Ja, wie soll es weitergehen, Madame Boffardin? Ich bin gerade für den Mainden, also Mittwoch, und muss man da los 7 Jointen abrufen. Sind wir eigentlich bei der Spezialkommission? Ja, Madame Boffardin, das was der Woche, das muss der Plenum desidieren. Das Allerwichtigste, ja, wenn wir sehen, sie kriegen wir doch sehr desidiert. Das Allerwichtigste ist nur, dass die Leute ihr Arbeit können weiter behalten und dass ihr Kontrakt da in zu in überholen gehen. Das ist nun mal das Allerwichtigste und das muss logisch sein. Und drittens, Leute riskieren nur noch ihr Arbeit zu verlieren, die sie noch mehr an der Ungewissheit. Wie soll es weitergehen, Gilbaum? Ich habe gesehen, dass nur eigentlich selbst immer alle guten hier rundherum durchsetzen, dass die Leute, die 350, 360 Leute zu diesen Konditionen sollen müssen überholen gehen, wie man hier Konsens rundherum durchführen und die drittens, Leute, die an den internationalen Aktivitäten geschafft und die im Moment riskieren, hier Arbeit zu verlieren. Ich denke, dass man da auch Lösungen sichern muss. Auch wenn Hut nicht mehr will oder nicht mehr kann, um internationale Level machen. Ja, an die Leute vom politischen Plädoyer, die riskieren ja auch, hier Arbeit zu verlieren. Caritas dann nicht mehr als die soziale Stimme. Wäre das auch schuld, oder Herr Kolb? Ich denke, das ist ein anderes Problem. Wenn Caritas, die erst 100 Jahre gehen, das ist schon eine Institution, und das ist so etwas, gif verschwonnen, wat ja vor am Raum steht, da das schon mengglisch etwas dramatisch ist. Eben nicht nimmer, wenn es der Arabisch diese mache, mir auch natürlich, wenn es der so eine moralische Funktion, die sie auch erfüllt und über die letzten Jahrzehnten. Das sicherlich, ja, das ich meine, das ist Konsequenz von einer Katastrophe, die geschieht ist. Nun muss ich gucken, ob die Löcher können gefüllt gehen von anderen, von neuen oder ob Caritas irgendwie in meinen Europastuhl kann. Das ist eine Frage, die ich kann stellen. Beim politischen Plädoyer hat Marc Spaus und Gilles Baum ausgestreckt, sozusagen. Schon der Morgen nach mit der Ministerin Max Hernan hat Claude Meisch geschwärt, wir sind das eins, dass Politik braucht den Plädoyer-Politik. Wir brauchen das. Wir brauchen Leute, die so, was man da können besser machen. Dass Lorenz ein Rapport rauskommt über die Kammerarmut, dann ist Mengen, dass es positiv ist, wenn man gesund kriegen von außen, was können die zu Lützeburg noch besser machen, dann dafür schon nicht direkt eine Lesung, mit den zwei Ministern sind aber gewollt, Lesungen zu finden, für die Plädoyer-Politik weiter aufrecht können zu halten und zu retten. Ja, so Stimmen wie die von Carol Reckinger eben lo, früher war es den Herr Urbe, die gebraucht. Meint ihr auch, Herr ganz, Spautz? Ganz klar, als das immer gut gewesen für Rappeleier zu kriegen, was los war, an ob das Sozialalmer nach vorher oder auch zum Schluss, was Madame Reckinger sich zu Wort gemeldet hat, oder auch an den all den Armutsdebatten. Also es ist wichtig, dass wir selbst behalten und dass dadurch an irgendeiner anderen Form muss viel gefordert gehen. Dasselbe gilt auch für mich für das Internationale, dass auch von den 30 Leuten nicht können direkt an den Projekt wie los sie, wie den Herr Veit das erklärt hat, mir dass er noch da Lesungen muss sichern, national, aber auch Lesungen kann sich zusammen mit ausländischen Partnern. Das ist nicht an allen Land, wo außer der Caritas Lützeburg kein einer ist, ob ich da nicht auch mit Partnern kann diskutieren, ob ich da nicht zusammen die Projekte aber kann im Leben lösen, weil das wäre auch wichtig, und das wäre auch wichtig für die Leute um Terrain, aber auch wichtig für die Leute heute in Lützeburg, dass sie gesehen für alles das, was sich hier zinkt und angesagt haben, dass das nicht von heute auf morgen River aus, weil das ist eine Katastrophe und das wird nicht gut. Und auch du müsst nicht die Möglichkeit gehen, das zu machen. Aber das geschieht nicht bis nächsten Donnerstag. Also das schenkt mir du klar zu sein. Ich fand aber gut, von der Seiten, die internationalen Projekte, dass sie weitergeführt gehen, weil hier durch den Kooperationsminister, also hier haben wir gesagt, ja, Caritas hat unilateral eben die Konventionen gekündigt, respektive können die Projekte nämlich stattfinden. Aber du hast ja auch politisch Ambitionen drunter, für die Projekte zu finanzieren. Weil die Löschkrit, weil all die Inselprojekte sind, da sind Ernährungsprojekte drunter, wo Leute eben sollen ja, Zierse kriegen, so Programme sind dran, die Programme zusammen habe ich mit Spedele drunter, auch von eben Caritas, der Dolo gestrachelt hat. Also wichtig, dass aber an der Kooperation, an der Kooperationspolitik, die Projekte noch weitergemacht gehen. Und da fand ich schon ein bisschen der Reis von Kooperationsminister, sieht, ja, die sind einfach so unilateral gestracht gehen. Muss man doch mal gucken. Nee, ich meine, da war ja die Regierung an ihrer Kooperation, wo hat sich das zum Ziel gesagt, so Projekte zu unterstützen, dann soll die auch, also soll die auch weiterhin unterstützen, spart, dass man andere Partner geht. Aber auch die Leute, die von Rabels kann man nicht einfach so am Rehstuhl lösen. Wir schließen das Thema Lomol auf. Wir werden auch dann die nächste Woche auf und hoffen, dass wir da noch weitere Informationen kriegen. Wir haben dann noch zurück, dass die Regierung aber gewollt ist, zu gucken, dadurch du die politische Stimme von der Caritas erhalten bleibt. Ja, die Pensionen sind ein anderes großes Thema. Wir machen aber für dich eine ganz kleine Pause und dann schwätzen wir über dieses Pensionssystem. RTL Background am Gespräch. Wir sind zurück am Background mit den Fraktionschefen aus der Chambre. Das sind den Marc Spautz, CSV, Tainer Boferding, LSAP, der Gilles Baum, DP und den Fried Keup, ADR. Hallo am Hirscht, Weltgesundheits- und Sozialminister Martin Döpre, CSV, eine breite Diskussion über den Pensionssystem lancieren. Das klingt ja nach russisch verständlich, oder, Madame Boferding? Ja, aber also am Anfang konnte man gehört, wir geben eine Pensionsreform kriegen. Da sind wir bei der Pensionsdiskussion. Los soll da breit konsultiert gehen. Ich hoffe, dass wir heute, wenn ich von meinen Herren vis-à-vis mal eine Antwort kriegen, was überhaupt soll diskutiert gehen. Die Leute sind schon nervös, die Leute sind verunsichert, weil gar nicht klar ist, was dann überhaupt zur Diskussion aussteht. Und das fand ich extrem schön, wenn ich schon so will und den Dossier durchgehen. Im Koalitionsprogramm oder stehen, dass den zweiten, dritten Pilier als privilegiert Pist solle konsideriert gehen, das sind die Zusatz Privatversicherungen, die ich das konzentriert vom ersten Pilier vom öffentlichen, die soll gestärkt gehen, was euch da als Pist wert sind. Aber vielleicht ganz die Wahrheit um zu gehen, also wäre mal wichtig für zu wissen, was soll lo ganz genau diskutiert gehen. Der Premier Ranking gesagt, alle Pensionsregime wären dem Moment zur Debatte frei. Für mich ist es nicht ganz klar, was wir heute sollen schlussendlich diskutieren, wenn noch invitiert ist. Und ich hoffe, dass wir gleich mal heute klar hier dran kriegen. Vielleicht hören wir schon mal etwas Neues. Ja, also diskutieren, so mit Madame Depré, sie will mal nur lauschen, nicht schon direkt. Ja, aber zu weit nur lauschen, das ist ja nicht klar. Das Pensionssystem, sowohl die Funktion Publik wie auch der Privatsektor, ja, also nicht darüber zu schwätzen. Und natürlich sind die Emotionen schon, die sind schon ganz hoch. Ich bin ein bisschen überrascht über die Aussage von der Madame Buffer. Ich war schon überrascht über ihren Interview. Den sie an einer guten letzten paar Wochen Zeitung gehen hat, wo sie auch darüber geschwärzt hat. Weil das Ganze geht ja zurück auf die vierte Regierung, die damals dezidiert hat, nach wie zuvor beim Conseil économique et social über die Solvabilität von dem Pensionssystem. Mhm. Und an der Regierung war dann eine Baumseck-Partei, mit Madame Buffer, denkt meines Wissens, er Partei auch. Ja, das ist alles richtig. Und er ist sogar er Sozialminister, ja. Der gesagt hat, den Conseil économique et social müsste ich nur mit dem beschäftigen, dass dann nur einmal von ihrer Seite froh könnt, für was sollen wir uns dann nur mit dem Dossier beschäftigen. Das ist ja aber nicht, ich gehe davon aus, dass du auch schon für einen Jahre wusst, wie der da dann Auftrag gehen wird, dass sich verschiedene Fragen für ein Pensionssystem stellen. Dafür ist es erst noch wie gemacht, Madame Depré. Zwei, wie es sind. Zwei, ja, nein. Mhm. Das ein, das ein, wir sind zwei Positionen an der Menge noch wie. Und das ist aber logisch, das fand ich, dass Madame Depré sieht man schon noch wie vom CS und ich will auch von all den anderen Sozialpartnern und ich will von der Zivilgesellschaft wissen, wie sie die ganze Situation wie war das denn, die ganze Situation? Weil ja, wie die Situation war das? Die zwei zum Beispiel ja. Gehen nicht auf die Funktion Publik an. Der hat aber wollen, sie wird Pensionen. Nee, also ich muss sagen, just so, komm, wir haben doch mal eine Trennung. Die Navi vom CS und das hat Madame Depré überlegt. Das ist ein Privatsektor. Mhm. Funktion Publik, die untersteht nicht der Madame Depré, aber das ist ein anderer Minister, den dafür zuständig ist. Oder noch willst du darüber zu diskutieren. Wir haben heute in Lützeburg ein öffentliches System und ein privates System. Und am öffentlichen System haben wir ein ancien Regime und ein neues Regime und wir haben dann einen Käse mit Madame Buffer, die der ganz gut kennt, das ist die von den Gemeindebeamten. Das ist nicht, wo er kann. Wir wissen aber noch, was der anscheinend diskutieren. Der wusste aber anscheinend nicht mehr, weil der du nicht gemerkt hat, dass der Käse los schwierig geht. Nicht? Mit dem Thema kommen wir dann ein bisschen spät. Weil bei den Gemeindebeamten, das ist die Käse, die im Moment die meisten Probleme hat. Aber für all so Probleme zu verhindern, gibt man gerne objektiven Debatte feiern, zusammen mit den Sozialpartnern, zusammen mit der Zivilgesellschaft. Und da Fakten, die DGSS publiziert wird und die DGSS auf den Tisch gelegt wird und dass wir darüber eine Diskussion feiern. Aber wenn wir uns da noch eins sind, dass Schittfrieden die selbsten Devoirs du Géraligier für die Devoirs gemacht wird, die Kunst gemacht wird, wo wir sind, dann diskutieren wir darüber, wer die muss. Nur links oder nur rechts oder was ich an Schrauf muss getrinken. Aber für dich muss ich nicht alles diskutieren und das auch genauso sicher, dass die Leute, die noch in der Pension sind, dass die Leute nicht geschieht, wie das auch probiert wird, von ihrer Seite oder verschiedenen anderen, immer durchzustellen, wie wenn die Leute etwas geben. Ja, das ist das Einzige. Und da müssten wir auch etwas machen, für bei der Altersarmut wissen wir auch, dass wir da etwas müssen machen und da werden noch die nedische Akzente gesagt. Ja, dass die aktuell einen Rand kriegen, dass denen nicht soll weggeholt werden, dass das Einzige, was Madame Depré sich darauf festgelöst hat, in dem Moment, an ihrer letzten Interview, wo sie hören haben, da so zieht, Pensionen am Privatsektor, an einer Funktion Publik sollen geguckt gehen, der Gilles Baum wollte etwas sagen. Ich wollte mich auf den Koalitionsakkord referieren, wie Madame Buffer denkt auch. Da steht, dass eine regelmäßige Analyse soll gemacht werden. Ich fand, dass das der richtige wäre. Ich meine nicht, dass sie soll, so mir machen soll, für die nächsten 50 Jahre. Ja, stell mir also, ich meine, dass das nicht geht. Die letzte Reform, die gemacht wurde aus 2012, ich meine, dass die hier Früchte gedroht haben. Und dass das doch gut war. Lass sind wir ein paar Jahre haben drin. Ich fand das menschlich wichtig, weil die Gesellschaft hat sich verändert, Land hat sich verändert. Wir haben Leute, die immer mehr älter gehen, wir Junker, die mehr später in Berufsleben rantreten. Wir werden an den nächsten Jahren auch massiv Leid tun, auch von den Frontalien, die an Pension gehen. Das heißt, da können das so bei Stur, und ich gesehen wirklich nicht, was soll schlecht drin sein, für sich unten durchzusetzen, mit den Sozialpartnerin, mit der Madame Depré braucht hier ganz viel von der Spitze gefehlt, weil die zwei Avien vom Conseil économique et social aber quasi diametral opposé. Ich und ich sind an der heiteren Affäre sind ich echt reden von kleinen Schritt, weil man so, wir passen regelmäßig an, aber wenn man bei Bedarf auf verschiedenen Schrauben, auf verschiedenen kleinen Schrauben muss drehen, sollte man das machen, am Platz, dass man es laufen lassen. Und dann 20, 30 Jahre rennen wir reden. Ja, Herr Kohl, Pensionen, das war ja mal Hauptthema, ne? Von Ihrer Partei. Und das ist eine Berastung. Also eine Diskussion, lo aktuell über das Pensionssystem nicht. Ja, also, da der effektiv meinst, viel gemacht für die Pensionen hier im Land. Und die Diskussion, also lo, das schmeckt evidenterweise, muss ich mir über die Pensionen schwätzen. Man wird doch am Wahlprogramm stehen, dass die Diskussion, wie man das nennt, Pensionstisch, dass das muss kommen. Und wir fanden das auch gut, dass das so könnt, ganz klar. Weil muss ich ja aber wissen, dass das System, das wir hier zu Lützburg schon an die haben, also westeuropäische Länder, die kann nicht ewig bestehen. Das heißt, irgendwo könnt du ein Keier, ein Mauer. Wir wissen, für das eine kurze Sache, wir wissen, dass man für eine Pension zu bezahlen, braucht man rund 2,5 Leute, die arbeiten, akkutisieren. Ja, wenn der dann die Rechnung macht, 200.000 Leute in der Pension, da braucht er 500.000 Leute, die arbeiten, 500.000 Leute in der Pension, da braucht er 1.250.000 Leute, die arbeiten. Das heißt, irgendwie kann das System ja wie los. Wir sind bewusst, dass wir nicht können, wir schwätzen von 1 Million auf einer Stadt, wir können aber nicht von 2 Millionen auf einer Stadt schwätzen, das geht ja exponentiell an die Laut an das System. Wie los kann eigentlich nicht so, da muss ich ehrlich sagen, die kann nicht die nächsten 30 Jahre noch so bestehen. Das geht nicht, das heißt, es muss etwas geschehen, es muss geschwärzt gehen. Und dann ist natürlich die große Frage, was proposiert denn? Du gibst ja auch keine 100 Möglichkeiten, es sind immer die drei großen Punkte. Pensionsalter an Not, Pensionen kürzen oder Kotisationen erheben. Das sind alles ganz kritische Sachen. Und wir sind gespannt, was für Propositionen da rauskommen. Kann ich noch andere Rezepte zum Beispiel sicher gehen? Aber bis wann hat denn von der ADR noch nicht viel zu dem Sujet hören? Wie präpariert die Regierung? Ob den Debatt von der LSAP hat man in einem Interview hören, die wollen noch Experten gesehen, für sich dann noch eine Meinung an Pisten, ja, für sich auch Gedanken zu machen. Ja, das machen wir ja auch, also wir bei uns internen Gruppen, ich habe Leute, muss ich sagen, die ganz gut mit Pensionen auskennen, wie die Gast Siberien, den doch ein bisschen der Hanna das für Reizproposition. Nein, ich schwirft immer nach unten. Ja. Fester gesagt, in den Arab. Ja, weiß auch. Und das ist auch ganz wichtig. Ich meine, das am Anfang nur der Ball leid bei der Regierung, die Lohheim hat mit den Leuten da alle gute Schwätze, wenn er doch immer aus, mir hat doch nur gefreut. Und da muss die Regierung am Anfang kommen mit Propositionen, wo wir da werden drauf reagieren. Ja, also das ist schon emotional, muss ich nicht über alles können schwätzen. Mit Gewerkschaften sind schon on alert, am Ende doch auch die Linnen, Madame Bofferding. Studienjahre, Babyjahre, nicht mehr urechnen lassen, das alles, die Idee sind schon kursiert und die sorgen schon für ganz viele Reaktionen. Ja, und die Themen kommen immer rum ab. Ich gebe gerne, ob das reagieren, was Herr Spatz hier drinnen gesagt hat. Das richtig. An der vierten Regierung haben wir auch schon eine Decision geholt, und zwar aufgrund von dem Bilan Technik von der IGS und der Rekommendation haben wir 23 festgehalten, dass wir beim Prinzip von den 24% Kotisation hier bleiben bis 32. Und wie der auch richtig gesagt hat, parallel aus dem Moment den CS beauftragt gehen, Navi auszuschaffen, eben aufgrund von der demografischen und der ökonomischen Entwicklung, für zu gucken, wie wir unser System können nachhaltig eben abstellen. Ich meine, das ist eine Diskussion, die permanent ist, und da sind ich ganz bei euch, Herr Baum, wenn er sagt, muss er regelmäßig prüfen, dafür gehen wir mit der 12er Reform eben die Bilan-Technik gefordert, dass wir den ersten, den wir haben, den 10 Jahre guckt, und dann kommen wir nach die Midterm-Reviews, die sind alle von der Führung für den Einkehren, Überblick zu kriegen, wo wir ganz genau drin sind. Trotzdem, Kritik, die ich aber mache, als nicht natürlich als positiv, wenn sie sich zusammen durchsetzt und diskutiert, mir war aber nicht kein Sinn, dass von ihnen an die Bar geht, auf vier schon von privilegierten Piste schweizen. Das tut aber nicht im Koalitionsakkord, weil der Lohai gesagt hat, der Spaut, das steht nicht so in einem Koalitionsakkord. Der Schweiz in einem Koalitionsakkord schafft am zweiten und dritten Pilier, das auch das, was der Minister am Anfang gesagt hat von der Reform, dann bin ich mal zurückgerudert. Das ist aber schon ein Chaos, wenn wir die ganze Debatte umgehen. Und das ist nicht gut. Wie soll man hier nur Konsens rauskriegen in der Gesellschaft, wo schon so viel hin und her geht? Den werde ich mir wirklich wünschen bei der Debatte, dass wirklich alle guten Leute konzerniert gehen, weil etwas, was immens wichtig ist mit der 12er Reform, das ist der Generationenvertrag. Das heißt, egal was ihr noch dabei rauskommt, hoffentlich, dass wir im Generationenvertrag festhalten, dass nicht Pensionäre gegen die Jungen ausgespielt gehen, es geht um die Beitseiten. Das ist ein System, das wir da hatten, mit dem wir gut funktionieren und auf dem sollen wir weiterhin aufbauen. Ja, die Generationengerechtigkeit, das ist ein effektives Problem. Du siehst mal sehr an der Diskussion, auch an der Neiddiskussion. Ja, Herr Baum oder Herr Spalz. Ja, ich wollte sagen, dass ich meinem Generationenvertrag, wie Madame Buffer denken, noch nach ein paar Jahren erklärt hat, 100% Affersterne sind, ich fand das aber nicht, ich fand das ein bisschen stark, für zu sagen, für eher Diskussionen schon aussehen, wäre schon Chaos an der Diskussion, das ist absolut nicht der Fall. Los das mal an aller Ruhe, die Diskussionen mal aufhängen. Verursacht. Ich weiß nicht, Chaos ist etwas anderes, wie wenn den Matro auf Fanger Spitze gefällt und eine Diskussion darüber geht. Ich meine, das ist für den jungen Sohn, auch heute in Lützburg. Wenn du eine Pension hast, das ist so ähnlich wie beim Fußball, wie eine Reedukation, du schwätzt die Tremat. Und das ist auch gut so. Und dafür ist es doch wichtig, dass ihr alle guten Leute gesehen, die du etwas zu sagen. Wir müssen auch mal Fakten schaffen. Wir haben heute in Lützburg zwei Regime, ein öffentliches Regime, ein privates Regime, ein öffentliches Regime, ein anderes Regime und ein neues Regime. Wir haben bei dem Lützburger Pensionssystem, der Pensionsalter heute in Lützburg ist bis jetzt noch immer am Gesetz von 60 Jahren. Wir wissen aber alle gut, dass doch mit 60 Jahren die Fähige zu einer Altersrente geht. Der kann doch schon mit 57 Jahren in Pension gehen, wenn der 40 Versicherungsjahre nicht. Das sind all die Modelle, die um dich sind. Und sind mal all die Diskussionen, die Bestandsabnahmen, die gemerkt gehen, dass wir alle Jahre die GSS ein wunderbarer Rapport möchten, bei wie vielen Leuten wir da leihen. Und da muss man können objektiv über all die Zahlen diskutieren, welche Adaptationen da sollen gemacht gehen, was muss gemacht gehen, muss überhaupt etwas gemacht gehen oder brauchen wir nichts zu machen. Wir können zusätzliche Rezepte schaffen. Ich werde irgendeine Weh, die Angstschwätzen, ja, dann direkt Kotisationserhöhung. Das ist ein zusätzliches Rezept. Muss aber nicht sein, dass das den einzigen Weh ist von der zusätzlichen Rezept. Aber wenn ich irgendetwas will oder gif oder ein anderes, dann muss ich ja mal für dich zu stehen, dass alle guten Leute, die noch etwas an dem System versprochen wird, alle guten Leute, die bislang an dem System sind, dass die Rechte da müssen behalten, die sie bislang immer kriegen. Das heißt, steht für jeden, der bislang schon an dieses System abbezahlt hat, muss für dieses System, das abbezahlt hat, auch die Leistungen an Bord kriegen. Und es sind die Diskussionen, die wir immer müssen feiern, mit den Leuten vom Terrain, Gewerkschaften, Patronat, aber auch mit denen, dafür hast du das zu eurem Kritikpunkt, mit der Zivilgesellschaft mehr. Die Regierung hat beschlossen, und ich stehe da dran, ich fand das eine gute Sache, auch mit den Jungen zu diskutieren. Was sind die Jungen? Die haben nur das Ganze müssen mit finanzieren und auch denen hier einen Input soll lauschen. Aber wenn das alles gelauscht ist, ist so ein Ende des Jahres. Da gehe ich davon aus, dass dann die nächste Debatte kommt. Und kann aber auch nicht sein an der Debatte, dass mehr, wie ich heute so ein bisschen gefühlt habe, wie wenn er nicht Angst hat, wie wenn die Chamber nicht gewagebunden ist. Für mich scheint das klar zu sein, dass in der ganzen Debatte auch die Chamber muss angebunden sein. Regelmäßig muss ich immer drin, was drin Diskussionen laufen. Und dann kommen wir an die nächste Etappe und dann diskutieren wir, was muss geschehen. Aber für das müssen wir mal zusammen Bestandsabnahmen, was ist der Moment Situation, wo sind wir drin, und was müssen wir machen, für dadurch über die nächste Runde aufzusichern. Ich meine, das effektiv am Anfang war schon sehr von einer Reform, jetzt die Pilier sind ans Spiel gekommen, du warst schon pur Pisten, wir lassen uns da aber ein bisschen mehr beruhigt und soll mal mehr eine sachliche Diskussion gehen. Und effektiv, der Prozess von den Konsultationen soll bis Ende des Jahres aufgeschlossen gehen, so ministerisch. Und dann will die weiter gucken, ja, wen weiterführt. Wir gehen nicht für die ADR los, schon Rotlinnen, Herr Kolb. Also, ich meine, dass so ist, dass die Leute, die dem System dran sind, die eine Pension haben, dass die auch die Pension müssen behalten. Das scheint mir evident zu sein. an der Tisch gibt so von den Rotlinien zit dann wird ich do verreis der Tisch nicht do drun pidle gehen dort die könnten die Leute ein bisschen verschwellen so dat will man nicht Leute müssen noch anständig pensionieren sie müssen planen können und sie müssen wissen was auch die nächsten Jahre haben. Das war ganz wichtig und mit das natürlich dann noch bin ich schon gespannt ob wen da will dolo angreifen weil 100 Möglichkeiten gehen natürlich nicht und im Endeffekt von ihnen dat will erreichen aber da geht es just von Grimms, dass ihr mehr so ein Arsch beißt, wie zum Beispiel dann hauptsächlich, da sind da höchst die 8%, das ist eine Frau, die man da wette muss behandeln, aber das schon behoffentlich, ja. Ja, aber noch ob die mit niedrigen Pensionen muss gehöcht gehen, auch da, das ist ja schon gefallen. Ja, klar. Ja, wir machen da noch ein Lomat und gehen dann entspannt an die Diskussion. Ja, das nächste, also was mehr gut ist, das ist das erste richtige Budgetsprojekt von der CSVDP-Regierung, den Erwerder ist Loh am Oktober wird den deposiert. Was war der richtig von dem, Madame Bofferding? Ja, das wird so, dass den echten richtigen Budget von dieser Regierung. Aber ich erwarte mal, dass nicht komplett auf den Wurstum gesagt wird. Ich meine, das selbst verloren, den sämtlichen Avier beim letzten Budget immer zu Spruch kommen, dass die Wette auf den Wurstum ein ganz gewohnt ist. Ich erwarte mal, dass den Invest mir heiß geht, den ist vielleicht hier aufgegangen, ein paar Millionen. Wichtig ist, dass Lützeburg weiterhin investiert für die Zukunft, für all die Projekte, die noch so aussehen, zum Beispiel auch Mobilität, ja auch ganz aktuell Thema. Und ich erwarte mir auch an der Sozialpolitik, der Premier hat gesagt, es soll nicht mehr, es soll besser gehen, doch da muss auch mehr kommen. Die Regierung hat ja damit zur Priorität erklärt, da sind wir auch ganz bayerisch, just der Plan, der soll kommen, haben wir noch mal nicht gesehen, aber der wird man wahrscheinlich so in den anderen der Macht, die werden ja gleich kommen, den nationalen Aktionsplan, weil den kannst du auch so, wenn du Mesuren ergreifen, dafür hoffen ich, dass eben einen großen Achse auf das Soziale gelöst wird. Und da, wie gesagt, das ist auch wichtig, aber eine gewisse Resilienz an die Finanzen heranzukriegen. Damit mengen ich eben mit denen, ja, mit all dem, was man in der Welt lassen, mit denen Schocken, die kommen, dass wir aber als Lützeburg zu allem Moment auch gut aufgestellt sind. Für die Schocken können sie verstehen. Damit mengen ich, dass eben der Staat nicht so viel schlank gehalten wird, dass auch einmal keine Resette mehr da sind. Und auch die Frau von der Gegenfinanzierung mit allem, was nach oben können, das, wie der Tenor soll bezahlt sein. Das sind die Erwartungen, die ich auf dem Budget haben. Und dann sind wir mal gespannt, was wir am nächsten Mittwoch da präsentiert kriegen. Mittwoch 8. Genau. Ja, Herr Spautze, ne? Herr Minister, so ein Schlummel präsentierten, deposierten, das war schon ein bisschen zu früh, für Genedo, nicht zu froh, was du drackend. Mir was kriegen wir dann alles, Herr Spautz, Steuererleichterung mal? Also, was ja mal sicher ist, wir sind ein Wort zu früh. Wir können nicht über das Budget, schwätzen, wir wissen ja, dass man auch nach ihr das Budget deposiert wird, dass man dann auch vom Finanzminister auch fährt, ein gesagt kriegen, wie wir den drei ersten Monaten vom Jahr waren. Wir wissen, dass am 3. Juni, wie wir dort zählen, gewisse Kette tun, dass wir 11,6% mehr Einnahmen hatten, wie geplant. Nur als Tro, die sich 3. September, wenn wir dort Schiffe kriegen, als das nach mehr an Lut gegangen. Oder als das zurückgegangen, mit das gehen wir gewohnt, wenn die Schiffe auf den Tisch kommen. Aber bislang war der Plus von 1,3 Milliarden. Die Fehlungen, und dann kann ich noch eine Politik machen. Und man dann, Bofferding hat für du gesagt, ja, wir müssen etwas machen an der Sozialkohäsion, wir müssen etwas machen an einer ökologischen Transition, wir müssen etwas machen an einer Stärkung von der Kompetitivität und der wird dadurch am Budget herumfallen. Ich muss da nur ein bisschen eine Klammer machen, weil du einmal immer überrascht. Ich habe als Familienminister, ich werde ganz kurz einen Auftrag geben und aus dem Rapport rauskommt, das war die von der Madame Francisco, sie wird da einmal. Und dann als rauskommt 2014. Auch von 2014 bis heute, dass du einmal nach mir weit aus nicht gehst. Ich muss sagen, so, Madame Bofferding, der war doch an der Regierung da mal dran, wo die Differenz immer wie groß ging. Das war 2014, als du einen Bestand auf einem gemerkt hast. Da sind auch verschiedene Adaptationen gekommen, das sind erst mal der, dass der Luft von uns verlängt. An den Moment, an nirgend mengt all die Probleme zu lösen, die sich schon immer an der Armut gestalten. Da muss ich zwar sagen, ja, wir machen etwas, wir machen das ganz sehr zusammen mit dem Sozialpartner. Der muss aber zusammen mit unserem Koalitionspartner machen wir das doch, wir werden das doch mit der Armut machen. Aber das geht der. Die 20 Jahre an der Regierung war, dann du die Möglichkeiten hat, muss ich euch einfach so, sind einfach überrascht, los da ist die Zeit, die wir brauchen, und ich kann euch versprechen, und den Herr Baum wird euch da doch noch einmal so, dass wir dadurch schaffen, und dass du auch etwas fährt, in Richtung Armut geschehen. Was da du überlegt, was der gesagt hat, Madame Lemmer, das ist die Geschichte von der Steuertabelle, das ist ja bekannt, dass ab dem 1. Januar 2025 eine Anpassung von der Steuertabelle kommt, dass die 6,5 Indextranche abgeholt wird von den 8, die verloren gegangen sind. Das ist auch ganz klar, dass Dono, der Finanzminister, das ist zwar nicht das Budget 2025, aber dass auch Dono nach der Steuer Mesure kommen, wo von der Individualisierung von den Steuern geschwärzt gehen, also auch von dem Minister voll ganz am Gang ist, drin zu schaffen. Und die Chiffren, die wir den 8. Oktober präsentiert kriegen, vom Finanzminister sind sie überzeugt mit dem, was wir bis jetzt wissen, bis am 30. Juni, die vom 30. September kriegen wir, dass die Politik gemerkt hat, dass die sowohl von einer sozialen Kohäsion, sowohl von einer ökologischen Transition, aber wir werden noch die Investitionen können machen, die das fertig bringen für das letzte Land. Herr Kolb, was erwartet der sich vom Budgetprojekt 2025? Ja, den ist ja effektiv noch nicht da, dafür ist es schwer, etwas darüber zu sagen. Wir können gucken, wie das nächste Budget war. Wir können noch gucken, wie allgemein die Situation ist von den Finanzen, von der Wirtschaft zu Lützburg. Und ich meine, das ist ganz wichtig, dass ihr einfach realistisch Politik möchte und guckt, dass ihr da, wo ihr so rackret, dass ihr auch weiterhin rackret und da, wo ihr sie ausgeht, dass ihr vielleicht guckt, wo muss ihr nicht unbedingt ausgehen, für dass ihr ein neues Budget habt, in einem Mickey lieber ist. Und ganz wichtig scheint mir zu sehen, und das ist wirklich für das Land eigentlich elementär, dass wir gucken, dass wir als Finanzplatz immer unterstützen, weil das der Punkt, wo am meisten racken die Suchen, die wir brauchen, auch wieder nur die Sozialausgaben, die wir machen, die auch höchst sind, für die zu erhalten. Und dann sind aber auch noch andere Sachen, die oft vergessen gehen, die aber auch gefahren sind. Ich denke zum Beispiel an den Tanktourismus, was eigentlich etwas immens Positives ist, weil man da so rackreien, ohne viel dafür zu wissen zu machen. Genauso beim Tabaktourismus, das mischt auch erst 1 Milliarde aus, ne? Die zwei zusammen 2 Milliarden Euro, was für Lützburg enorm ist. Und wir müssen unbedingt gucken, die Nische beizubehalten, als wirtschaftliche Interessen zu verteidigen und eine realistische Finanzialpolitik zu machen, die einfach darauf aus ist, dass wir da nur genug suchen haben. Und nicht an Ideologie verfallen oder an Sachen, wo wir einmal Mengen, wir müssten auf die Suche verzichten, weil irgendwie seht, dass wir irgendwie nicht gut sind. Wir brauchen das als Kleinland. Also den Tanktourismus zu erhalten, geht schwierig, wenn der Verbrenner effektiv aufgeschafft wird. Firmen geht auch echt darauf wie rauf. Der Logement, also neuwig zu erkannt. Die Preise sind zwar ein bisschen gefallen, mit das noch immer alles schrecklich teuer, man denkt normal ab, hey, können doch etwas für den Logement, Herr Baum, die PO-Tür oder Logementsminister? Ja, just ein Wort, wir sind effektiv politisch zufrieden, wenn wir Trimesterzölle vom dritten Trimester Orlo hätten können, Hundi am Juli, die waren gut. Vor diese Stelltei als Krämer-Tressetten an die Posten, wenn wir nur bei nehmen, wie groß geht der Defizit an Zentralstadt. Der Logement ist natürlich eine von den Prioritäten. Wir haben als für die nächsten Jahre ganz viel vorgeholt. Der Minister hat ein ganz dickes Budget zu seiner Disposition, die wird die nächsten Jahre die Investitionen an den Infrastrukturen, natürlich, da hängen Arbeitsplätze an den Drohnen, genauso hängen Arbeitsplätze an den Logement an den Drohnen. Ich will just aber nachher so, dass 47% vom Budget Sozialtransfere sind. Und da gehen wir natürlich auch nicht ruf, ganz am Gegenteil, mir drauf. Ich würde aber zu der Armutsbekämpfung. Ich meine, das leider ist alle vier, hier immer rundherum, durchsehen, alle fünf, pardon. Leider so, wenn wir wissen, dass wir da Sachen müssen machen. Wir haben Mengen ist eine ganz schöne Reise in Sozialstaat. Wir haben just das Problem, dass Telefon nicht immer bei den Leuten ankommen, weil die Leute nicht wissen, dass sie es so gut tun. Ich will dort zu Bonsoir Loyer zum Beispiel. Wo aber die Familien massiv in der Dämme gegriffen wird, am Mond, wir wollen 25% von den Leuten zu aufruhen, die Hilfe, die sie zu gut tun, da kann das natürlich nicht greifen. Und dafür erwarte ich mir aber ganz viel vom Guichet Social Unique, den der Minister Max Hahnlo wird am Platz setzen, mit dem Once-Only-Prinzip, dass die Leute die Dokumente ein Kehr angehen und dann noch eligibel sind für Telefon. Ich erwarte mir aber ganz viel davon, dass wir am nächsten Jahr wirklich da kommen an den Leuten, mehr können helfen, dass Telefon wirklich da kommen, wo sie gebraucht werden. Ja, weil das Problem auch schon seit Jahren bekannt, dass es Telefon gibt. Mit Leuten nicht zu aufruhen oder zu komplizieren, dass das nicht bei den Leuten kommen, Madame Bofferding. Ja, das ist ein Aspekt, die Simplifikation administrativ, die durch verschiedene Ressourcen geht, die ist auch gut. Das unterstützen wir auch. Mit geht aber nicht durch, da kriegen wir alle Probleme gelöst. Das ist ja beim großen Teil vom Budget geht an Sozialleistungen, und der geht auch mehr groß. Aber das ist aber nicht unbedingt, weil die Leistungen oder besser gehen, wir wollen einfach mehr beneficieren. Davon von den Leistungen profitieren. Dafür geht auch das Budget herab. Und wichtig ist, dass wir auch die Leistungen weiter ausbauen und dass wir auch nach da aussetzen, wo erfordert wird. Wie zum Beispiel beim Revis, da gibt es eine Evaluation gemacht. Da ist es wichtig, dass man sich mal da so ansehen, da guckt, wie eben auch das System kann nach noch besser gehen. Da geht man eine Simplifikation administrativer lang nicht durch. Wie auch nach anderen Aktionen an der Armutsbekämpfung muss geholt gehen. Der Premier hat gesagt, will dafür sorgen, dass die Scheuer zwischen Reich und Arm nicht weiter sanieren geht. Bei mir so ein wichtig ist, dass die Scheuer zwischen Arm und Reich eben, dass sie mehr klang geht. Und das ist die kruziale Differenz, meinst, die wir hier an unseren politischen Ideen haben. Schon hier in Lauf vom Familienminister dass das geguckt wird, dass der Mindestlohn soll steuerfrei gemacht gehen. Aber das ist eine Idee, die ich absolut begrüße, aber mehr schon unterstützen. Man hat schon eine Motion gefordert, mit der Herr Baum selber gesagt, dass das eigentlich Gift bringen, weil so eine Motion demnächst aus dem Verwurf gehen. Lomad hat, aber das ist ja gut, wenn der Lomad mit trotzdem den hin und her, den sich auch könnten erspuren. Und ich fand immer schuld, wenn dann immer so die politische Raison da spielt, am Platz in einem Strang zieht. Ich meine, dann ist egal, Opposition, Majorität, dann da werden Leute geholfen, genau wie eine Argumentation auch vom Mindestlohn, dass sie zwei konkrete Pisten, wo man kann aussetzen, für direkte Leute in den Arm zu greifen. Gilles Baum wollte noch reagieren. Ja, ganz kurz. Ich finde an dem dritten Kader auch mit der ADR schon die eine oder andere Motion gehabt. Ich habe nie gesagt, dass es nichts gibt bringen. Ich habe eine Erklärung gegeben, wie das an der Steuerklasse 1 und an der Steuerklasse 2. Ich habe gesagt, wir sollten das machen am Kader von einem Gesamtkonzept von einer Reform von Steuern. Ich habe nie gesagt, dass es nichts bringen. Denn Herr Spolz wird nach E-Satz. Ja, also ich verdenke, du sollst das zumindest noch mit der Besteuerung, das ist fest, das hat den Herr Baum ja schon gesagt und das hat der Minister von den Finanzen erst gesagt, weil das nachher den Entlastungspakt, den der Finanzminister präsentiert hat am Juli, war ganz klar, das mit dran, dass es darum geht, um Kaufkraft, um Kompetitivität, um Attraktivität, um das Wachstum, und fünftens so um eine Kohäsion, sozial, das steht für ihn sich auch dort an Raffend. Und das ist die Basis von dem Budget, den noch fertig Gilles Roth mit verrechtlich deposit. Genau, wir gucken, dass das Budget am Mittwochartig genäht. Und ja, etwas, was ich noch wollte, auch schwarz, wenn auch noch nicht mehr ganz kurz, als Debattenkultur an der Chambre knapp die Jahre hat er ja noch all für sich anzuwenden, mit einer Regierung, einer neuen Majorität, da der als nur eine Fraktion. Wie ist denn der Umgangston an der Chambre? Hat den geändert? Also gut, schlecht, Herr Kolb? Ich meine, am größten Ganzen, dass ein Ton an der Chambre einfach gut, dass ich natürlich in politischen Debatten auch mal kann, ein bisschen mehr so ein bisschen rauhenker hier gehen, das ist auch normal. Das ist immer wichtig, so nicht mehr, das ein bisschen wie am Fußball, für mich ist das ganz wichtig, auch wenn in einem Match, wenn du härter wieder geht, ist es wichtig, dass ich dann auch kann zusammen stehen und zusammen kann normal schwätzen. Und ich meine, dass das in Lützeburg größtenteils möglich ist, das hat auch ein Stärk, dass von unserem politischen System, weil den allgemein vielleicht noch kein so hinter das, es fehlt mir ein bisschen überhaupt und Debatten auch außerhalb von der Chamber. Wir haben da relativ wenig solo mal auch fassen von Deputierten, mal mit Ministern. Das ist etwas, was wir viel Männer haben wie am Ausland, da wird am Fondmengen statt der politischen Debattenkultur hier im Land gibt gut, aber mehr so Diskussionen gibt über Themen. Wie Haudelo. Du gibst doch da gerne auf der Radio kommen, so nicht nur mal viel, du mal dein Minister. Nee, mir ist schon immer schwer, dass ein Minister im Radio muss sehr wichtig, okay, dass ein Journalist das tut, ich stelle doch sind gut froh, dass alles in der Reihe mit, fehlt mir ein bisschen wie am Ausland, wieder das, wo regelmäßig einfach Debatten sind, wo die Oppositionspolitiker, die zuständig sind, damit die Ministerin da konfrontiert sind. Das wäre eine gute Sache. Also, hau tun wir ja Opposition an Majorität. Ich will schon nachher es fehlt jetzt den nächsten Kommentar in dem Reklamsartikel, so eine Schlummel, für diese Background war. Die Background brauche ich nicht zu lauschen, kann man schon denken, was hier für Rehwert für sich gehen, die üblich Plattitüden ohne Inhalt, ne merci. Wie reagiert ihr denn an so einen Kommentar? Am besten gut nicht. Empfand er da, also gesieht er aber ein bisschen wohrig oder sind aber, heinst du, Plattitüden, der selbst, mit dem ich noch muss kommen als Politiker, Politik als selber dags nach weide wäsch von den Leuten, das muss ich noch immer erklären, was ich nicht möchte, und ich nicht nur etwas möchte, wenn ich gerade zu gesehen habe, sondern schon war, und das vieles eben ja auch Zeit braucht, auch kompliziert das. Ich meine, das ist das nächste Problem, den sich du stellst für Lützburg, dass man erstens nicht die Präsenzen politisch gesehen, die das beim Internationalen vergleichen, dass du auch die Leute direkt so hey, dass du hast das, was du in Deutschland gesagt und das ist das Thema, und das sind die von der CSV dort, die von der LSAP dort, und die von der DP dort, die sind das schon seit 25 Jahren. Dass du vielleicht verschiedene Sachen sind, was Prinzipien sind von den Parteien, weil das... an den Traditionen von den Parteien, als wo die das auch an ihrem Namen zurückfangen und dass du für die Leute direkt hast, dass sie sowieso egal, wer die möchte und dass das auch schlecht zeichnen als für uns. Dass wir also auch du vielleicht müssen als Politik mal mehr auch bei den Leuten bewegen, dass wir die Leute mehr können mitholen, für von der Politik zu verzeichnen, die wir im Gang sind zu machen. Und das ist auch nur der Covid, der Distanz, die wir durch den Covid gekriegt haben, als das etwas, wo man noch holen, wo ich den Ball so gesehen habe, wo noch holen darf, als wenn ihr gesehen habt, wie die letzte Wahlkampagne gelernt hat, was Präsenz von den Leuten, dass das nicht dasselbe war wie die Jahre für drinnen und dass wir auch als Politiker mehr müssen immer die Leute zugehen, für uns erklären, was wir wollen, aber auch nur zu lauschen, was die Leute bei uns empfangen. Und ich meine, wenn wir das gefällt, alle zusammen fertig bringen, da kennt es Sinn, dass wir auch so Kommentare nicht mehr kriegen. Ich habe es, was wir auch müssen bewusst sein an der Politik, wenn du da stehst, kriegst du da andauernd an den Deckhall und du darfst da noch nicht zu viel soft sein und das alles zu viel auch persönlich schulen. Wenn du an der Öffentlichkeit stehst, musst du auch bewusst sein, dass du kritisierst. Ja, wir sind auch noch schon über Zeit. Die dritte Zeit, da gehe ich auch schon gekürzt, da gehe ich schon geguckt, für die Chambre auch mehr attraktiv zu machen. An der muss ich in den Schneider fallen lassen, oder man dann Buffering? Ja, also der Ding, dass sicherlich, wenn ich in der Öffentlichkeit steht als Politikerin, muss ich einen dicken Fall holen, dann Kritik, da muss ich umgehen. Aber wir haben aber eine gewisse Responsabilität als Politikerin, Politiker, und da wird den Ton aber geändert. Das ist etwas, was ich auch in den letzten Moment feststellen muss, aber Politiker, die um Social Media einfach da Aussagen machen, die wirklich an der Gürtel sind, die zum Teil rassistisch sind, müssen ja in Fernsehsendungen da Aussagen machen, wenn es um Hutech geht. Und da gehe ich dann auch just, oh, ups, ja, schon nicht so gemeint. Nee, das geht nicht. Ich meine, wenn wir nicht mal ein gutes Beispiel vorgehen und schon so die Hemmschwelle nehmen wir hin und da bei dem Thema diskutieren, dann ist das nicht gut für die Leute da draußen, nicht einmal für die Leute, die sich vielleicht auch wollen engagieren. Das ist immer mehr ein Vertrauen in der Politik, wenn man eine Politikverdrossenheit, die gerade durch so Fall danach nach Hause gespielt geht. Dann habe ich schon mal, ja, das war so ein Ausrutscher. Nee, wir haben Leute in der Politik, die schon viel mehr lange Politik machen wie ich, die ganz genau wissen, was so auf Facebook durchschreiben gehen. Dafür die Responsabilität leid auch bei ihnen. Und das können wir auch nicht so akzeptieren. Und dafür ist auch richtig, dass die so kritische Stimmen dazu äußern. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das kritisieren und auch verurteilen, wenn so auszukommen. Die sozialen Medien sind effektiv nicht nur bei Jungen ein Problem. Wir können auch dem einen oder anderen Erwachsenen oder Politiker zum Verhängnis gehen. Wir können nur noch ganz spannend weiter diskutieren. Ich muss aber leider aufbrechen. Wir werden da gespannt, wie warm denn hier ist, dann geht oder auch nicht. Nächste Woche ist ein CSV Innenminister Leon Glodner, wie sie hier im Background. Ich bin heute dem Heiner Bofferding, LSAP, Fried Keup, ADR, Gilles Baum, DP und dem Marc Spautz, CSV. Merci, dass ihr da kommen seid. Merci auch. Merci.